Den neuen Rechner auspacken, anstöpseln und dann lossurfen. Das können Windows-User in Europa künftig wohl nicht mehr. Sie müssen vielmehr erst ein weiteres Stück Software installieren, den Browser. Für Geübte ist es kein Problem, für Anfänger sehr wohl. Die könnten denn auch leicht den Eindruck gewinnen, die Wettbewerbshüter in Brüssel wollten ihnen den Surfspaß vergällen, sagt Thomas Vigne vom ISIS, dem European Committee for Interoperable Systems. Ich glaube, Microsoft macht sich über die EU-Kommission lustig. Die hat etwas ganz anderes im Sinn gehabt, nämlich, dass wenn man sich zum ersten Mal mit dem Internet verbindet, auf dem Bildschirm eine einfache, anwenderfreundliche Präsentation von verschiedenen Browsern erscheint. Das hat nichts mit dem zu tun, was Microsoft angeboten hat. Das ISIS ist an der Untersuchung beteiligt, die die EU-Kommission 2007 eingeleitet hat. Ausgelöst wurde sie durch die Klagen eines Unternehmens, dessen Browser zu nutzen vielen überhaupt nicht in den Sinn kommt, weil sie den Internet Explorer ja eh schon haben. Wettbewerbssprecher Jonathan Todd. Die Untersuchung, ob andere Produkte in das Microsoft-Betriebssystem eingebunden werden, geht auf eine Beschwerde eines Unternehmens namens Opera zurück und betrifft den Internet Explorer. Wir untersuchen, ob diese Verknüpfung einen Missbrauch der dominierenden Stellung von Microsoft auf dem Markt für Betriebssystemsoftware darstellt. Nach den Hintergründen des neuen Browserkriegs befragt, nennen allerdings Branchenbeobachter nicht Opera, sondern ein anderes Unternehmen, dessen Browser keine Chancen gegen den Internet Explorer hat. Ich glaube, durch Google wird klar, worum es geht. Um Cloud- oder webbasierte Anwendungen. Darum, alles im Web erledigen zu können. So Sherry McLeish vom Marktforschungsunternehmen Forrester. Der Browser ist das Tor zur Rechenwolke. Früher, als Microsoft Netscape von der Platte putzte, ging es noch um Software zum Bau von Websites. David Mitchell Smith von der Gartner Group nennt noch einen weiteren Konfliktherd. Zu einem Großteil dreht es sich immer noch um dasselbe. Das Spiel ist gleich geblieben, aber der Einsatz ist höher geworden. Denn heute geht es nicht nur um die Kontrolle der Softwaretechnik. Der Browser ist vielmehr das entscheidende Vehikel für Werbung im Web, womit sich heute ja glänzende Geschäfte machen lassen. Deswegen buhlen die Konzerne um die Gunst der Surfer für ihre Browser. Und wenn sie dabei genügend Konkurrenz haben, bekommen die Freunde des World Wide Web ständig neue, kostenlose Surfwerkzeuge. Fehlt hingegen der Wettbewerb, bleiben auch die Innovationen aus. So war es etwa, nachdem Microsoft Netscape verdrängt hatte. Statt den Explorer weiterzuentwickeln, baute der Konzern Internet-Innovationen in seine Betriebssysteme ein. Genügend Alternativen zum Microsoft-Browser existieren inzwischen. Apple hat den Safari herausgebracht, Opera sein Surfwerkzeug weiterentwickelt, Google mit Chrome für Aufsehen gesorgt und vor allem der Firefox entwickelt sich in einigen Ländern zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten. So hat das Beratungsunternehmen Fitka & Maas diese Woche seine jüngste Statistik veröffentlicht, wonach er in Deutschland der am meisten genutzte Browser ist. Allerdings weltweit gesehen dominiert der Internet Explorer.